schließt euch alle an. Mit wehenden Fahnen ziehen wir voran. Vorwärts für Deutschland, schließt euch alle an. Da werden wir siegen, kämpfen gegen eure Lügen. Kommunisten aller Parteien, ihr müsstet schon längst verboten sein. Skinhead, Skinhead, ich sie mag. Skinhead besiegen in jeder Schlacht. Skinhead, Skinhead, ich sie mag. Skinhead besiegen in jeder Schlacht. Ihr müsstet schon längst verboten sein.